macht mein Wesen nicht leichter zum Werkzeug des Systems. Habt ihr noch nicht bemerkt, dass die Wahrheit steckt, dass die Tatsachen verdrehen und das Hilfe sind, dass man euch manipuliert und dadurch eure Meinung lenkt? Seid ihr wirklich so naiv, dass ihr das nicht bekennt? Hinter den Kulissen haben den Einfluss und das Geld. Mit Manipulation und den tollsten Lügen unterwerfen sie die Welt. Die Lügen sind für sie der Schlüssel zum willenlosen Mensch. Denn es ist die Lüge, dein Denken beeinflusst und die deine Meinung lenkt. Keinen Einfluss, wir machen weiter wie bisher.